Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We learned that it's important to walk in the light and have nothing hidden. Wir haben gelernt, dass es wichtig ist, im Licht zu wandeln und nichts zu verbergen. And then we also learned that the blood of Jesus already cleansed us from all sin. So why do we still have to hide things? Und dann haben wir auch gelernt, dass das Blut Jesu uns bereits von aller Sünde gereinigt hat. Warum sollten wir also immer noch etwas verstecken? Let's go to verse 8. Gehen wir zu Vers 8. If we boast that we have no sin, we are fooling only ourselves and are strangers to the truth. Wenn wir uns rühmen, keine Sünde zu haben, betrügen wir uns nur selbst und sind der Wahrheit fremd. It's very interesting. This is a verse that has confused a lot of people. Das ist sehr interessant. Dieser Vers verwirrt viele Menschen. Because a lot of people have said something is wrong because we don't have any sin because we are new creations in Christ and we are not a sinful creature anymore. Und viele sagen, da stimmt etwas nicht, denn wir haben keine Sünde, denn wir sind eine neue Schöpfung in Christus und keine sündigen Geschöpfe mehr. But I want you to understand that you have to look at the whole context. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass man den gesamten Kontext anschauen muss. The Bible is not telling that we go and walk around all the time and say, oh my goodness, I'm such a sinner, I'm such a sinner, I'm such a sinner. Die Bibel fordert uns nicht auf, herumzulaufen und ständig zu sagen, oh mein Gott, ich bin solch ein Sünder, ich bin solch ein Sünder, ich bin solch ein Sünder. If you understand the whole context, it's not a matter of we always sin. Wenn du den gesamten Kontext verstehst, geht es nicht darum, dass wir immer sündigen. It's a matter that when we as Christians, as new creations who learn to walk in victory, es geht darum, dass wir als Christen, als neue Schöpfung, lernen, im Sieg zu wandeln. But if we sin, we are not supposed to hide it. Und dass wir, falls wir sündigen, dies nicht verbergen sollten. And if we sin, we are not supposed to say, hey, I didn't sin. Falls wir sündigen, sollten wir nicht sagen, ich habe nicht gesündigt. This is the context of it. It's not saying, go around and say everybody, hey, I always sin, I always sin, I always sin. Das ist der Kontext. Es geht nicht darum, dass wir herumlaufen und jedem sagen, ich sündige immer, ich sündige immer, ich sündige immer. It's the context of if we have not walked carefully as a new creation in victory over sin. In dem Kontext geht es darum, dass, falls wir als neue Schöpfung nicht achtsam im Sieg über die Sünde gelebt haben, and then we pretend that we didn't do it, we are in reality fooling ourselves. Und dann so tun, als hätten wir nicht gesündigt, wir uns in Wirklichkeit selbst etwas vormachen. When Clayton came into our life, als Clayton in unser Leben kam, I said to him, son, listen carefully, your dad is a prophet, he will always find out when you sin, don't hide anything from him. Sagte ich zu ihm, Sohn, hör gut zu. Dein Vater ist ein Prophet, er wird immer herausfinden, wenn du sündigst, verheimliche ihm nichts. I actually was kind of joking. Das war eigentlich nur ein Scherz. But my kind of joking actually turned out to be true, because several times I woke up in the middle of the night and my belly told me I need to go and check on him, and sure enough. Aber mein Scherz stellte sich tatsächlich als wahr heraus, denn mehrmals wachte ich mitten in der Nacht auf und mein Bauch sagte mir, dass ich nach ihm sehen müsse, und tatsächlich. And I remember that one time I said, son, you did something that was wrong, that you were not allowed to do. Ich erinnere mich, dass ich einmal sagte, Sohn, du hast etwas Unrechtes getan, das du nicht tun durftest. And he was so adamant to say, no, I didn't do it, no, you're wrong, Dad. Aber er war so unnachgiebig und sagte, nein, ich habe es nicht getan, nein, du irrst dich, Dad. And then actually I found evidence and I showed him the evidence. Dann habe ich tatsächlich Beweise gefunden und sie ihm gezeigt. And it's then when he admitted. Erst dann hat es zugegeben. And this is what John is talking about. He said, look, if you have sinned, don't boast and say, no, I didn't do it. Genau hiervon spricht Johannes. Sagt, falls du gesündigt hast, rühme dich nicht und sage nicht, dass du es nicht getan hast. He said, in this case, you are only fooling yourself. In diesem Fall machst du dir nur selbst etwas vor. There's something that I've learned with Debbie. Von Debbie habe ich etwas gelernt. Sin doesn't need to be excused, sin needs to be forgiven. Sünde muss nicht entschuldigt werden, Sünde muss vergeben werden. Mistakes? Yes, mistakes, they should be excused. Fehler? Ja, Fehler sollten entschuldigt werden. So I've made a difference between a mistake that you made or a sin that you commit. Ich unterscheide also zwischen einem Fehler, den man macht, und einer Sünde, die man begeht. If you make a mistake, you just say, sorry, I said, it's okay, it's a mistake, we all make mistakes. Wenn du einen Fehler machst, sagst du einfach, Entschuldigung. Und ich sage, schon gut, Es war ein Fehler. Wir alle machen Fehler. But if you commit a sin against me or against any of your brothers and sisters. Aber wenn du eine Sünde gegen mich oder gegen einen deiner Brüder und Schwestern begehst, don't say sorry, excuse me. Sage nicht, tut mir leid, entschuldige bitte. Say, please forgive me. Sage, bitte vergib mir. And this is the truth that the Apostle of John is teaching us here. Das ist die Wahrheit, die uns der Apostel Johannes hier lehrt. Don't call sin a mistake. Nenne Sünde nicht einen Fehler. Because a sin is very different from a mistake. Denn Sünde ist etwas ganz anderes als ein Fehler. A mistake is when you're doing something with the very best intention and then, oops, it happened that it turned out wrong. Ein Fehler ist, wenn du etwas mit der allerbesten Absicht tust und dann, hoppla, es passiert, dass es sich als falsch herausstellt. If you drive my car and oops, you have an accident, okay, that's a mistake. We all can have accidents if you're not careful. Wenn du mein Auto fährst und hoppla, einen Unfall hast, ist das ein Fehler. Wir alle können einen Unfall haben, wenn wir nicht aufpassen. Well, if you take my car and I'm telling you, please, will you drive it careful? Aber wenn du mein Auto nimmst und ich dir sage, bitte fahre vorsichtig. And you get in the car and you say, oh, what the heck, I don't care if Reinhard wants me to drive it careful. I drive the way I want, I do what I want and I'm reckless. Und du mit der Einstellung ins Auto steigst, ist mir doch egal, ich will nicht vorsichtig fahren, ich fahre wie ich will, ich tue was ich will, ich nehme keine Rücksicht. That's a sin. Dann ist das eine Sünde. When you live in my house and I ask you not to do certain things and you say, you know, whatever, I do what I want, that's a sin. Wenn du in meinem Haus wohnst und ich dich bitte, bestimmte Dinge nicht zu tun und du sagst, mir doch egal, ich mache, was ich will, dann ist das eine Sünde. But if you make a mistake in my house and something breaks, who cares? Aber wenn du in meinem Haus einen Fehler machst und etwas kaputt geht, na und? And so many times we actually do things because we have really done them wrong and then we act like we haven't sinned. So oft machen wir wirklich etwas falsch, aber dann tun wir so, als hätten wir nicht gesündigt. And I understand that we do that because the church has been very judgmental and very condemning. I understand that. Ich verstehe, dass wir das tun, weil die Gemeinde sehr wertend und verdammend ist. Das verstehe ich. But the Bible here and the Apostle of John warns us very clearly that when we've sinned, do not say you didn't sin. Aber die Bibel und der Apostel Johannes warnen uns sehr deutlich davor, unsere Sünden zu leugnen. Then you are a stranger to the truth, the Bible says, and you're also fooling yourself. Denn dann sind wir der Wahrheit fremd, wie die Bibel sagt, und wir betrügen uns selbst. Why would you live fooling yourself? It's a very dangerous thing to do. Warum solltest du leben und dich selbst betrügen? Das ist sehr gefährlich. And tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.